Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alles offen wird Allah in den Händen der Welt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Und dass man sich vor ihm in Acht nimmt. Und dass man sich vor ihm vorsieht. Diese Ermahnung, liebe Geschwister, die Ermahnung zur Taqwa, ist eine umfassende Ermahnung, die alles Gute beinhaltet, die vor allem Schlechten schützt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch den Erfolg verleiht, diese Ermahnung auf beste Art und Weise umzusetzen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, und dein Herr erschafft, was er will, und wählt auch aus, was er will. Er subhanahu wa ta'ala, dass er auswählt, was er will, weist auf seine Herrschaft, auf seine Einzigartigkeit hin, weist darauf hin, dass er ein einziger Herr ist, dass er der einzige Gott ist in diesem Universum. Es weist auf seine vollkommene Weisheit hin. Er niemanden braucht, wenn es darum geht, etwas auszuwählen und auszusondern. Es weist auf seine vollkommene Macht hin. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Sachen bestimmt und gewählt. Wie er will, subhanahu wa ta'ala, gemäß seiner Weisheit. Und dazu gehören manche Tage und dazu gehören manche Monate. Und ich möchte in diesen Minuten genau über diese Sache sprechen. Denn viele von uns richten sich heutzutage nach dem Sonnenkalender. Diesen Sonnenkalender, der sich unterscheidet von dem Kalender, der im Koran al-Karim Erwähnung meistens findet, dem sogenannten Mondkalender. Und wir wissen, dass unsere islamische Religion in vielen Bestimmungen abhängt von diesen Mondmonaten und nicht abhängt von den Sonnenmonaten. So fasstest du zum Beispiel die drei mittleren Tage des Monats, das hängt ab vom Mondmonat. Und so fasstest du auch den Tag von Arafat und den Tag von Muharram, 10. von Muharram, den 9. und so weiter und so fort. All dies, warum? Weil das vom Mondmonat abhängt. Und deswegen, liebe Geschwister, habe ich dieses Thema gewählt. Denn viele von uns wissen vielleicht nicht, dass sie sich jetzt gerade in einem der heiligen Monate befinden, nämlich im Monat Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt gemäß im Koran al-Karim, gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12 Monate. Aber er redet hier von den Mondmonaten. Im Buch Allahs festgelegt am Tag, da er die Himmel und die Erde schuf, davon sind 4 geschützt. Davon sind 4 Mondmonate heilig. Das ist die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht die Namen wortwörtlich mitgeteilt, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das erklärt. Denn immer die Sunna ist dafür da, meistens die Sunna dafür da, eben Dinge zu erklären, die im Koran allgemein angesprochen werden. So berichtet uns Abu Bakr radiallahu anhu, wir haben bereits in einer vorangegangenen Predigt über seine Biografie ein wenig gesprochen. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt Folgendes gesagt hat. Er sagte, wahrlich, die Zeit hat sich so wieder zurückgedreht oder die Zeit hat sich wieder so gedreht, wie an den Tag, an dem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Das Jahr hat 12 Monate, 4 von diesen Monaten sind heilig, 3 davon kommen hintereinander und ein einziger kommt alleine vor. Die 3 Monate, die hintereinander vorkommen, sind Dhul-Qa'da und Dhul-Hijja und Muharram, der 10., der 11., 12. und der 1. Monat. Und Rajab, sagt er, ist der einzige alleine, der zwischen Jumada ist und Schaban. Das ist der 7. Monat zwischen dem 8. und zwischen dem 6. und dem 8. Und dieser Rajab, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt als den Rajab des Stammes Mudar. Warum? Weil der Stamm Mudar diesen Monat besonders in Ehren gehalten hat und besonders. Sie waren dafür bekannt, entweder weil sie das in Ehren gehalten haben, diesen Monat besonders, oder weil sie als einziger Stamm von anderen mit den Monaten Allahs nicht gespielt haben. Mit den Monaten Allahs haben die Araber damals gespielt, weil in diesen 4 Monaten war bekannt, unter den Arabern allen, dass man diesen Monat nicht kämpfen darf. Und deswegen, wenn sie kämpfen wollten, haben sie einfach einen Monat vorgeschoben und den heiligen Monat hinausgeschoben. Und Allah sagte darüber, das nennt man im Koran, das nennt man im Arabischen Nasi', Allah sagte, der Nasi', das heißt das Verschieben eines Monats, ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Sie haben einfach den Monat, zum Beispiel Rajab, wenn sie kämpfen wollten, haben sie gesagt, okay, jetzt ist der Monat 7 Rajab, wir einigen uns darauf, dass jetzt nicht der 7. und der 8. Monat ist Sha'ban, und dann im 8. Monat holen wir den 7. Monat nach, und so erklären sie das, was Allah verboten hat, für erlaubt, und erklären das, was Allah erlaubt hat, für verboten, Gott bewahre. Diese 4 Monate haben natürlich einen großen Sinn, eine Weisheit. Die 3 Monate, und zwar der Monat Dhul-Qi'dah, der heißt Dhul-Qi'dah, weil das kommt vom Arabischen, Qa'da heißt sitzen. Gemeint ist, dass sie diesen Monat nicht zu kämpfen pflegten. Und dieser eine Monat ist vor dem Hajj-Monat. Das ist also der Hajj-Monat der 12. und Dhul-Qi'dah ist der 11. Monat. Und diesen Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala für verboten erklärt. Und die Weisheit ist offensichtlich, damit die Menschen sich auf ihre Pilgerfahrt vorbereiten können. Denn die Menschen, nicht wie heute sagen, Alhamdulillah, wir fliegen vielleicht 5 Stunden, sind wir schon an den heiligen Städten angekommen. Damals sind sie teilweise Wochen oder Monate unterwegs gewesen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Monat vorher bereits schon für geschützt erklärt. Den Monat Dhul-Hijjah sowieso, das ist klar, weil da die Hajj stattfindet. Und danach den Monat Muharram, damit die Leute auch wieder nach Hause reisen können. Und dann hat er subhanahu wa ta'ala inmitten des Jahres noch einen weiteren Monat für heilig erklärt, und zwar den Monat Rajab, den 7., damit man in der Mitte des Jahres ebenfalls das Heilige Haus besuchen kann, um zum Beispiel eine Umrah zu vollziehen. Allah sagte sinngemäß, deswegen tut euch in diesen Monaten kein Unrecht. Gemeint ist nach Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala mit diesen 4 Monaten die 4 heiligen Monate, liebe Geschwister. Und deswegen muss man besonders in diesen 4 Monaten aufpassen, natürlich in allen 12 Monaten des Jahres, aber besonders in diesen 4 Monaten aufpassen, dass man sich kein Unrecht zufügt, dass man keine Sünden begeht. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmten Ort ausgewählt hat oder einen bestimmten Zeitpunkt ausgewählt hat, dann sind diese besondere Orte und besondere Zeitpunkte, an denen oder zu denen, wenn man sündigt, es schlimmer ist als zu anderen Zeiten. Liebe Geschwister, dieser heilige Monat, welche Bedeutung hat er für die damaligen Araber gehabt? Wie gesagt, es war das verboten, dass man in diesen Monaten kämpft. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist, in einer bestimmten Begebenheit, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, er wurde gefragt sallallahu alaihi wa sallam, wie ist es eigentlich, darf man in diesen heiligen Monaten kämpfen? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, sie befragen dich nach dem heiligen Monat über das Kämpfen an ihm. Sprich, das Kämpfen in diesem heiligen Monat ist eine große Sache, ist eine große Sünde. Und manche Leute sind diesem Monat gegenüber unachtsam. Andere, genau umgekehrt, sie sind diesen Monat, also sie machen in diesem Monat Neuerungen, Bid'ah, möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Das heißt, sie machen neue Dinge, fügen der Religion hinzu. Dazu gehört zum Beispiel, dass man in diesem Monat an bestimmten Tagen fastet oder mehr fastet als sonst, weil es eben der Monat Rajab ist. Und das ist nicht über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden. Sondern man fastet an diesem Tag genauso wie man an anderen Tagen des Monats fastet. Und deswegen, als Umar radiallahu ta'ala anhu einmal sah, wie manche Leute an diesem Tag gefastet haben, hat er sie auf die Hände geschlagen, bis sie ihre Hand in den Topf oder in den Teller gelangt ist, damit sie eben von dem Essen essen, das vor ihnen ist, damit sie ihr Fasten brechen und nicht an diesem Tag fasten. Und er sagte, das ist ein Monat, den die Leute aus der vorislamischen Zeit, aus der Jahiliyyah, zu verherrlichen pflegten. Und deswegen hat er ihnen verboten, dass sie an diesem Tag fasten. Und Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagte, dass es an diesem Monat gibt es keinen authentischen Beweis dafür, dass man an diesem Tag, an irgendeinem bestimmten Tag fastet. Und das gleiche gilt auch für die Umrah in diesem Monat. Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, dass es eine Sunna wäre, in diesem Monat eine Umrah zu vollziehen. Umrah kann man immer vollziehen, aber es geht darum, dass man speziell diesen Monat deswegen auswählt. Und das gleiche gilt laut Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala über das Ra'aib Salah, Salatul Ra'aib. Das ist ein Gebet, das aus 12 Raka'a besteht. Er sagt, das ist eine Neuerung in der Religion, eine Bid'a in der Religion, bei allen Gelehrten der Religion. Bei allen Gelehrten der Religion. Bei Imam Malik, bei Al-Shafi'i, bei Abu Hanifa, Al-Thawri, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'd und andere, sagt er. Und ich füge hinzu, auch Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala. Und er sagte, rahimahullah ta'ala hier, dass der Hadith, der diesbezüglich überliefert worden ist, ist eine Lüge gemäß Übereinkunft der Gelehrten. Und auch Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagt in Al-Majmu', dass das Salat al-Ragaib, was aus 12 Raka'a besteht und zwischen dem Maghrib und dem Isha-Gebet am ersten Freitag des Rajab verrichtet wird, oder das Salat, was in der Hälfte von Sha'ban verrichtet wird, und zwar diese 100 Raka'a, beide diese Gebete sind zwei üble Erneuerungen, hässliche Erneuerungen. Man darf sich nicht verwirren lassen, nur weil diese beiden Gebete Erwähnung finden in den Büchern Qutul Qulub und Ihya Ulum al-Din von Imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Denn wir wissen, dass diese beiden Bücher erfundene Hadithe beinhalten sind, deswegen sind Gelehrte später gekommen, die das gesäubert und gereinigt und gefiltert haben. Und Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagte sogar, möge Allah denjenigen, der diese Gebete erfunden hat, verfluchen. Oder möge Allah denjenigen, der diese Gebete erfunden hat, bekämpfen. Das ist einer der strengsten Ausdrücke, die wir über ihn überliefern können. Liebe Geschwister, und auch gibt es viele Sachen, die erzählt werden diesen Monat, dass die Isra-Nacht am 27. stattgefunden haben soll, oder dass er sallallahu alaihi wa sallam am 27. oder 25. zum Gesandten ernannt sein soll in diesem Monat und so weiter und so fort. All dies ist nicht authentisch überliefert worden. Für uns zusammengefasst, das ist ein heiliger Monat. Als Erinnerung für dich, lieber Bruder, dass du versuchen sollst, diese Monate ebenfalls in dein Leben einzuplanen, sodass du nicht fragen musst, wann ist Ramadan? Ja, Ramadan, barakallahu fik, ist, wenn Ramadan beginnt. Und das Problem ist, wir benutzen den Sonnenkalender. Und zweitens, dass du, lieber Bruder, liebe Schwester, in diesen Monaten besonders aufpasst, keine Sünden zu begehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, den Erfolg verleihen, weder in diesen Monaten noch in anderen Monaten Allahs Anordnung uns zu widersetzen. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad.